Alle meine Freunde gehen langsam vor die Hunde. Alle haben sie ein Thema, das sie heimlich quält. Dabei waren wir doch so fröhlich, so voller Vitalität. Das Verblassen passiert langsam, bald sind wir nicht mehr zu sehen. Wie konnte das passieren, vor allem ohne Knall, einfach nur vergehen, als waren wir niemals da? Wie konnte das passieren und vor allem, was ist jetzt? Wie können wir ausblenden, was nun zurückliegt?